Fritz Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute Nacht. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Christa und Christa ist 67. Hallo Christa. Hallo Jürgen. Schön, dass du da bist. Ja, guten Morgen. Ich grüße dich auch. Ich sehe deine Sendung von Anfang an. Das freut mich sehr. Danke für die Ehre. Ja, bitte. Und mal weiter so. Um was geht's denn bei dir? Also mein Problem ist, ich habe einen Nachbarn, wir sind seit Juni. Ja, er möchte eine Beziehung. Mal heißt es, ich soll zu ihm ziehen, dann wieder nicht, weil er kommt mit meinem Alter nicht klar. Er kann auch nicht mit mir rausgehen, weil er hat Angst, dass man uns zusammen sieht. Ach. Was heißt Nachbar? Wohnt ihr in einem Mietshaus zusammen? Ja, in einem Mietshaus. Hm. Er wohnt über dir, neben dir, unter dir? Schräg rüber. So, er wohnt in der ersten Etage, ich Parterre. Ja. Und er kann immer auf meine Terrasse gucken. Und das geht jetzt seit Juni? Ja, seit Juni. Und wie alt ist er? 48. Und er schämt sich dafür, dass du 67 bist? Ja, er kommt mit diesem Alter nicht klar. Was ist das denn für einer? Deswegen rufe ich dich ja an, weil jetzt zur Zeit komme ich damit fast nicht mehr klar. Mensch, Christoph. Weil so verstehen wir uns blendend. Er sagt immer, ich wäre die perfekte Frau für ihn. Ja. Aber mit dem immer dieses Alter. Das heißt, ihr haltet es wirklich völlig geheim und lauft nur von einer Wohnung in die andere Wohnung. Ja, genau. Das ist ja ein Ding. Und er sagt es wirklich so ganz offen. Es geht, er schämt sich wegen des Alters. Ja. Weil er hat damit ein Problem und ja, und dann macht er immer, also wenn wir eine Woche zusammen sind, dann macht er wieder einen Cut, dann meldet er sich mal nicht oder manchmal trinkt er auch was und dann ist er nüchtern, dann ist er ganz kühl und wenn er was getrunken hat, ja, dann sprechen wir telefonisch 5 Stunden, manchmal länger. Telefonisch, obwohl er ein paar Meter auseinander wohnt. Ja. Das ist ja nur auch völlig albern. Ja, eben. Und deswegen, er macht sich so viele Gedanken um mich und er liebt mich. Kriegen denn die Leute im Haus das mit, dass zwischen euch da beiden was läuft? Es hat uns, also ihm hat einer mal gesehen, aber da hat er gleich, vor allen Dingen, ich kam einmal raus und er kam gerade die Treppe runter und da hat er nächsten Tag mich gleich angerufen, das mag er nun gar nicht. Ob ich ihn beobachte, dabei beobachtet er mich immer, weil er sagt immer, oh, du warst ja 5-mal schon draußen und bei dir ist doch Licht an, wenn er mal angerufen hat und ich war nicht gleich ans Telefon, alles so. Also, Christa, wenn der sich schämt, mit dir rauszugehen, weil du 20 Jahre älter bist ungefähr, ist das eine absolute Flasche, der Typ. Ja. Das muss ich so ganz klar sagen. Ja. Das finde ich eine absolute Beleidigung. Ja. Wenn er sich in dich verliebt hat und du ihm etwas wert bist, ist dem das völlig egal, wie alt du bist. Und dann steht man auch zu seiner Freundin, wenn man rausgeht. Ja. Aber sowas finde ich extrem beleidigend für dich. Mhm. Ja. Ich würde das nicht dulden an deiner Stelle. Ja, wenn ich nicht rangehe. Also ich habe ja manchmal dann keine Lust mehr, ans Telefon zu gehen. Mhm. Dann ruft er von, sagen wir, von 3 bis nachts um 1 an und ja, warum ich nicht rangehe und dann wird er auch beleidigend. Ach, das kommt auch noch hinzu. Wie lange wohnt der denn überhaupt in dem Haus? Also ich bin erst neu eingezogen. Ach so. Wann bist du eingezogen? Voriges Jahr. Und so fing es ja auch an. Er hatte beobachtet, dass meine Unterwäsche draußen hing. Und da hat er sich Gedanken gemacht, wer da wohl wohnt. Und so fing das eigentlich an. Mhm. Und dass ich mich dann im Sommer natürlich draußen gebräunt habe. Und ja, Und so kam das. Am Anfang kam er 4 Stunden runter, dann hatte er auch gefragt, ob wir zusammen schlafen, habe ich Nein gesagt. Ja. Und da fragte er mich ja nach meinem Alter. Ja. Und da habe ich gesagt, so alt bin ich. Und ja, dann kam er 2 Tage später runter und hat sich entschuldigt dafür. Ja. Wofür? Für die Frage? Dass er mich gefragt hat, ob er mit mir ins Bett gehen kann. Ach so. Das heißt, ihr habt gar keinen Sex miteinander? Doch, jetzt haben wir Sex, aber er kommt nie zum Orgasmus. Mhm. Das heißt, der Sex ist auch nicht so rosig. Der Sex ist schon super, aber er kommt niemals zum Orgasmus. Also für dich ist es schon schön, für dich ist es gut? Ja, er macht sich natürlich darüber Gedanken, warum er nicht zum Orgasmus kommt. Mhm. Was glaubst du, was der Grund ist? Weil er sich wegen meinem Alter immer wieder das im Kopf setzt. Das halte ich jetzt, spontan hatte ich auch die Idee, dass es daran liegt, dass der da irgendwie blockiert ist. Ja, das denke ich schon. Glaubst du, dass der im Moment letztendlich nur scharf ist auf den Sex mit dir? Nein, nein, er kommt auch manchmal runter und wir sprechen nur und ist eigentlich auch ganz lieb, aber dann wird er auch beleidigend, aber da hat er mir erklärt, damit er Abstand bekommt, weil er will ja mal und dann wieder nicht und deswegen immer diesen Cut. Der ist beleidigend zu dir, damit er Abstand zu dir gewinnt? Ja. Hör mal, habe ich sowas schon mal gehört? Nee. Nee. Ich weiß es auch nicht. Mensch, Christa, also ich würde dir wirklich dringend raten, dass du da eine Distanz schaffst. Ich habe schon dran gedacht, ob er ein Psychopath ist. Ja, ich weiß nicht, was mit dem los ist. Weißt du etwas über die Vergangenheit von ihm? Er hat mir alles gesagt. Wie lange ist er Single? Nee, noch nicht so lange, weil er lebt in Scheidung. Ach so. Und wie alt war seine Partnerin oder ist seine Partnerin? 37. Aber die hatten 70-Jährigen. Die wiederum hat einen 70-Jährigen. Ja. Und mit dem hat sie voriges Jahr ein Kind bekommen. Ach du lieber Gott, es wird ja immer verrückter. Ja, und da sagt er nämlich, er verpönt es bei seiner Frau. Ah. Und jetzt bin ich aber auch alt. Ich verstehe. Und das wird, denke ich, dass das in seinem Kopf drin ist. Mag sein. Hast du denn so das Gefühl, du bist eine erfahrene Frau, hast du das Gefühl, dass er dich auch körperlich vollkommen akzeptiert, so wie du bist? Ja. Ja. Vollkommen. Mhm. Vollkommen, das sagt er auch und betont es immer. Also, weißt du was? Ich würde dem Burschen eine Bedingung stellen. Ja. Ich würde ihm sagen, pass mal auf, ich bin interessiert. Du bist ja in gewisser Weise bist du ja interessiert daran, ne? Ich habe mich erst seit 2 Wochen habe ich dann mal gesagt, weil er immer sagt, du liebst mich doch. Immer habe ich gesagt, nein. Aber seit 2 Wochen habe ich dann mal gesagt, damit er Ruhe gibt, ja, ich liebe dich. Ja, da frage ich dich, was empfindest du denn für ihn? Ja, eigentlich habe ich gesagt, ja gut, jetzt habe ich mich verliebt, aber damit komme ich nicht klar. Okay, das ist schon mal eine gute Grundlage, dass du jetzt nicht sagst, ich bin über beide Ohren verliebt. Nein. Und komme eigentlich von dem los. Stell dir mal einfach eine Bedingung. Sag, pass auf, ich bin schon interessiert an dem Kontakt, finde ihn auch sehr nett, aber jetzt am Wochenende werden wir rausgehen und ein bisschen bummeln oder essen gehen oder auf den Weihnachtsmarkt oder was weiß ich, was bei euch möglich ist. Das macht ihr nicht. So, dann sagst du, dann möchte ich dich auch nicht mehr alleine hier in meiner Wohnung empfangen. Gut. So klar würde ich sein. Ich würde mich da auf gar keine Kompromisse einlassen. Okay, das mache ich. Das ist ein Wort, Christa. Ja. Dann wünsche ich trotzdem, vielleicht wird er ja wach gerüttelt dadurch, vielleicht. Man weiß es nicht. Du glaubst es nicht. Nein, glaube ich nicht. Aber dann hättest du für dich zumindest eine klare Linie und dann wäre es gut. Ja, das habe ich ja schon 2-mal gesagt, dass ich keinen Kontakt mehr möchte. Mhm. Aber das geht nicht, dann ruft er andauernd wieder an. Da musst du resoluter sein. Ja. Okay. So machen wir's. Ja, danke. Alles Gute. Sehr. Alles Gute, Christa. Weiterhin deine Sendung. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Die Christa. Und weiter geht's mit Oliver. Oliver ist 42. Hallo, Oliver. Ja, hallo, guten Abend, Domian. Oliver, um was geht's bei dir? Bei mir geht's um die beiden unglückseligen Radiojournalisten aus Australien, die bei Kate angerufen haben. Ah, ja. Also ich glaube, das wissen alle Leute mittlerweile. Es ging so groß durch die Boulevardpresse. Kate, die Frau von Prinz William, ist schwanger, liegt im Krankenhaus. Moderatoren aus Australien machen sich einen Scherz und geben sich als Prinz Charles und Queen Elizabeth aus, rufen da an und wollen Auskunft haben. Und eine etwas vielleicht unbedachte Mitarbeiterin der Krankenstation, eine Krankenschwester, hat Auskunft gegeben auf dem Sender. Ja, ne, so war's. So ist das. Und jetzt, als es aufgeflogen ist, hat die arme Frau sich das Leben genommen. Ja. Was denkst du dazu? Ich denke dazu, dass die überbordende öffentliche Meinung und übrigens auch die Bestürzung, die ja diese beiden Journalisten im Interview zur Schau getragen, also nicht zur Schau getragen haben, ich nehme ihn ab, dass die auch echt war, dass das eigentlich völlig in die falsche Richtung geht. Denn ich bin der Meinung, diese beiden Journalisten haben einen guten Job gemacht. Die haben versucht, ein bisschen mehr rauszukriegen, als üblich ist. Sie haben das ein bisschen tricky gemacht, aber es ist letzten Endes kein Mensch dabei zu Schaden gekommen. Die Royal Family lebt übrigens vom Voyeurismus, das darf man auch nicht ganz vergessen. Aber wie erklärst du dir dann, bin ich deiner Auffassung, das hätte in Deutschland auch passieren können, dass irgendein Comedian, wenn wir hier eine Prinzentochter hätten, die im Krankenhaus liegt, oder irgendjemand anders, es hätte in Deutschland auch passieren können. Denkt sich nichts Böses dabei. Was glaubst du, warum diese Frau diesen drastischen Schritt unternommen hat und hat sich umgebracht? Ich glaube, sie hat sich erhängt, ne? Ich stelle mir vor, dass sie aus vielleicht anderen Gründen psychisch sehr labil war oder eben mit der Situation nicht umzugehen wusste. Ich meine, unter uns, das ist doch normalerweise eine Situation, da geht man zur besten Freundin und weint sich aus und sagt, du hör mal, ich habe da riesengroße Scheiße gebaut. Und die beste Freundin würde sagen, du hör mal, du hast in deinem Job schon mal gar nichts falsch gemacht. Du hast keine falsche Injektion gegeben, du hast keinen Menschen geschadet, du hast keine Gesundheit gefährdet. Absolut, du hast dich ein bisschen schusselig angestellt. Ja. Da lacht jetzt die ganze Öffentlichkeit drüber und das ist ja auch gar nicht mal schlimm. Und morgen gehst du da hoch erhobenen Hauptes hin und sagst, ich habe Mist gemacht, es tut mir leid und dann ist Business as usual. Weißt du, besonders in Anbetracht dessen, dass diese Frau zwei Kinder hatte. Ja. Also mir ist die Reaktion auch völlig unverständlich. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, weil man ja der armen Verstorbenen natürlich keinen Stein hinterherwerfen will, man aber jetzt als Öffentlichkeit dasteht und den Stein schon in der Hand hat und in irgendeinem Garten muss er ja landen, jetzt kriegen ihn also die Journalisten ab. Ich bin selber auch Journalist, du bist auch einer. Also ich kann das so überhaupt nicht in Ordnung finden, wenn es auch dann auf der Straße Interviews gibt, wie sie im Fernsehen gezeigt wurden, wo dann Leute sagen, die dürfen nie wieder von Bild auf den Bildschirm oder auf den Sender, die dürfen nie wieder eine Sendung moderieren. Sehe ich genauso. Entschuldigung, das geht nicht. Sehe ich genauso. Sowas kann passieren und ich finde das auch nicht schlimm. Es ist niemand zu Schaden gekommen. Es ist ein Schabernack gewesen, so kann man sagen. Vielleicht liegt es daran, die Frau war indischer Herkunft. Ich weiß nicht, ob es da andere Ehrgefühle gibt und andere Schamempfindungen. Ich glaube, es gibt schon in Großbritannien andere Ehrgefühle, was die Royal Family angeht, ganz sicher, bei vielen Leuten. Das haben wir hier in Deutschland nicht. Und du hast völlig recht, das ist in Indien sicherlich noch extremer. Ja. Aber trotz und alledem, also wir befinden uns in der westlichen Welt und der Frau wäre im Grunde nichts weiter passiert. Und ich weiß nicht, also irgendwo, wenn man alltagstauglich sein will und lebenstüchtig, dann müsste man das eigentlich abkönnen. Ja, also, sehe ich genauso. Aber übrigens, Oliver, ich habe ja die Entschuldigung auch gesehen von den beiden Moderatoren und sah auch die Tränen von... Die waren echt, meiner Meinung nach. Ich weiß es nicht. Ich habe es hier nicht abgenommen. Aber das ist auch völlig egal. Möchte ich denen jetzt nicht unterstellen und nicht vorwerfen. Ich meine, dann könnte man auch sagen, was taugt eine Familie, die nicht in der Lage ist, diese Frau so aufzufangen, dass sie sich nicht umbringen muss. Aber da, so weit will ich nicht gehen und ich will auf der anderen Seite nicht so weit gehen. Aber dass diese Kollegen öffentlich angeprangert werden, das kann ich eigentlich so nicht in Ordnung finden und mag da auch nicht zugucken, ohne wenigstens einmal einen Satz dazu gesagt zu haben. Bin ich völlig auf deiner Seite und wie gesagt, so etwas hätte gut in Deutschland auch passieren können. Naja, guck mal, du hast ja auch immer mal wieder Anrufer, denen du Wahrheiten vor den Latz sagen musst, die sicherlich für die nicht leicht sind. Mhm. Wenn die sich nach dem Gespräch aus dem Fenster stürzen, bist du auch nicht daran schuld. Naja, mich hat ja auch schon mal Stefan Raab hier verarscht. Ich stand natürlich auch schon kurz vom Selbstmord danach. Was? Weiß ich gar nicht. Ja, es ist sehr lange her. Okay. Sehr lange her. Ja. Ich hab's ihm vergeben. Aber es hat lange gedauert, ehe ich das getan habe. Ah ja, okay. Ich muss mal ein bisschen googeln. Vielleicht finde ich das noch irgendwo. Aber Oliver, wir sind einer Meinung. Danke für deine Meinungsäußerung und deinen Anruf. Vielen Dank für deine Meinung. Tschüss. Schöne Sendung. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Übrigens möchte ich kurz mal etwas sagen. Heute Abend ist in Essen der Bestatter Fritz Roth verstorben. Im Rheinland ist er eine bekannte Persönlichkeit gewesen. Bundesweit hat er auch eine gewisse Prominenz. Er war noch vor zwei Wochen bei Günter Jauch in der Sendung, zusammen mit Herrn Bosbach, einem Freund hier aus Bergisch Gladbach. Das tut mir sehr leid, weil er ein Bestatter war, der sehr innovativ gearbeitet hat und sehr ungewöhnliche Dinge getan hat. Ich weiß, ich war mal bei ihm im Bergisch Gladbach in seinem Haus, in dem Bestatterhaus, und war ganz angetan, was er dort alles anbietet. Zum Beispiel gab es einen Raum für Kinder. Und wenn die Oma zum Beispiel gestorben war, dann wurde die Oma in diesem Raum aufgebahrt. Der Sarg war offen und dann durften die Kinder, wie lange auch immer, in diesem Raum spielen und den Sarg bemalen und noch basteln und so etwas. Und er hat auch ungewöhnliche Formen der Bestattung ermöglicht und auch mehr, ja, dem Ganzen etwas mehr Leichtigkeit gegeben. Also er war da schon ein großer Pionier, und wir haben, ich glaube, vor ein paar Monaten alle von seiner Erkrankung erfahren. Und dass es jetzt so schnell geht, damit hat zumindest die Öffentlichkeit nicht gerechnet. Ich habe ihn zweimal getroffen, aber ich kannte ihn privat nicht. Aber an dieser Stelle mein herzliches Beileid an die Familie, und das tut mir sehr leid. So, wir machen weiter mit der Sarah. Und Sarah ist 19 Jahre alt. Guten Morgen, Sarah. Hallo. Hallo, Sarah. Hörst du mich? Ja. Das ist gut. Um was geht's denn bei dir? Es geht um eine Essstörung. Mhm. Zeit, und ich soll am Montag in die Klinik gehen. Wie lange hast du denn die Essstörung schon? Seit 3 Jahren. Und jetzt 3 Jahre. Ja. Was genau für eine Essstörung ist das? Also Anorexie und Bulimie, so gemischt eigentlich. Also gemischt. Das heißt, du isst wenig? Und manchmal isst du ganz viel und erbrichst es wieder. Ich esse wenig, und wenn ich zum Beispiel, sag mal, 50 oder 100 Kalorien mehr esse, dann erbrich ich das halt wieder. Dann erbrichst du das wieder? Ja. Ja. Mhm. Wie viel wiegst du im Moment? Mag ich gar nicht sagen. Doch, sag's mal. Jetzt müssen wir offen reden, ist auch egal. Ja, also jetzt nicht so wenig, finde ich, aber mag ich gar nicht sagen. Oder sag mir mal, wie groß du bist? 1,68. Komm, hier reden wir immer ganz offen miteinander. Das ist auch nicht schlimm. Ich kenne diese Erkrankung sehr gut, und dann kann ich mir noch ein besseres Bild von dir machen. Sag mal, wie schwer du bist. Das ist gar nicht schlimm. Nee, ich habe nicht einen genauen Wert. Also ich kann das gar nicht sagen. Aber so ungefähr? Weiß ich nicht. Ach, glaube ich dir nicht. Doch, weiß ich nicht. 40 Kilo? Nein, mehr. Aber es schwankt immer sehr. Also wenn ich erbrich, dann kann ich sofort mehrere Kilos zunehmen. Mhm. Und das macht mich immer wahnsinnig. Mhm. Ja. Und dann halt manchmal kann ich sogar manchmal dann über 50 wiegen auf einmal. Und dann glauben mir auch die Ärzte nicht, dass ich so viel wiege. Und die schätzen mich halt dann viel weniger ein. Das macht mich auch immer so verrückt. Ja. Du sagst, vor 3 Jahren hat das angefangen. Weißt du noch, wie das angefangen hat und warum? War das plötzlich? Eigentlich nicht, aber ich habe schon, seitdem ich 12 bin, immer Ohnmachtsanfälle. Und dadurch war ich eigentlich fast immer zu Hause. So manchmal auch 2 Jahre durchgehen, durfte ich auch nicht zur Schule gehen, und dann fühlt man sich auch immer so isoliert und man hat halt keinen. Und dann Du hast Ohnmachtsanfälle bekommen als Kind? Ja, seitdem ich 12 bin, eigentlich immer noch. Und wieder fällst du plötzlich in Ohnmacht? Ja, also wenn ich sitze oder wenn ich laufe oder wenn ich stehe, eigentlich überall. Hat man denn das mal untersucht, woran das liegt? Also ich war schon, seitdem ich 12 bin, eigentlich nur im Krankenhaus und bei den Ärzten, aber die konnten mir halt nie weiterhelfen. Und dann hatte ich noch eine Therapie gemacht deswegen, aber hat nichts genützt. Jetzt vor ein paar Monaten hat man ja Hormonmangel oder sowas festgestellt. Und seitdem wird das ein bisschen behandelt und es geht ein bisschen besser. Aber ich höre daraus auch, dass du einsam bist. Stimmt das? Ja, ich fühle mich ein bisschen einsam. Bitte? Ja, ich fühle mich immer sehr einsam. Ja. Hast du denn dann irgendwann einen Schulabschluss gemacht? Nein. Nein, oder? Ich habe noch keinen Nein, ich habe noch keinen Schulabschluss gemacht und das macht mich halt am meisten fertig, weil mir das total wichtig ist. Verstehe. Weil als ich noch schulpflichtig war, da hat sich keiner drum gekümmert, ob ich zur Schule gehe oder nicht. Und ich war nur zu Hause und und dann kam halt irgendwann ohne Abschluss. Und als ich 18 geworden bin, hat das Jugendamt gesagt, ja, jetzt bist du sowieso 18 geworden und jetzt müssen wir uns sowieso nicht mehr um dich kümmern, ob du zur Schule gehst oder nicht. Und du lebst bei deinen Eltern noch im Moment? Ja. Ja. Erzähl mir mal ein bisschen über dein Essverhalten. Wie und was isst du? Also ich esse zurzeit ungefähr zwischen 400 und 600 Kalorien. Und 400 und 600 Kalorien am Tag? Ja. Das ist nicht viel. Und ich erbrich es auch meistens aus, oder? Und du achtest genau darauf, wie viel Kalorien hat? Ja, das war nicht so extrem, aber in letzter Zeit ist das ganz extrem geworden, dass ich mir alles abwiegen muss. Dass du dir also was? Dass du dir alles? Alles abwiegen muss. Abwiegen muss. Wenn ich zum Beispiel, sag mal, ein Esslöffel Reis mehr esse, dann bekomme ich sofort schlechtes Gewissen. Dadurch. Sag nochmal, ich verstehe das nicht. Ein Esslöffel was? Ein Esslöffel Reis zum Beispiel, das ist für mich schon viel zu viel und dann erbricht es halt immer alles. Also ein Esslöffel Reis ist schon viel zu viel für dich und das erbrichst du dann. Ja. Eigentlich musst du dich dann ja auch immer schwach fühlen, ne? Und sehr wackelig auf den Beinen. Ja, also ich kann zurzeit nicht so rausgehen, weil ich zu Hause, ich mache die Heizung auf 5 und mir ist extrem kalt und die Treppen können jetzt sehr schwer hochlaufen. Mhm. Du wohnst bei den Eltern. Was sagen deine Eltern zu der Situation? Also ehrlich gesagt wissen die gar nicht, dass ich erstens erbrich und zweitens, dass ich wenig esse. Das wissen die nicht so genau. Die kriegen das nicht mit, dass du eine Essstörung hast? Doch, die wissen das, dass ich eine Essstörung habe. Aber die kriegen das nicht so richtig mit, wie schlimm es ist. Habe ich ja, das? Ja, genau. Also ich spiele meistens immer alles vor und Hast du vor? Ich bin halt immer total sehr depressiv geworden, dass ich immer wieder daran denke, dass ich gar nicht mehr leben möchte. Also das ist so eine richtige Spirale, in die du da reingekommen bist, ne? Ja. So, eins kam zu dem anderen und uns wurde immer schlimmer. Hast du Freunde? Ich habe zwar eine Freundin, aber die weiter weg wohnt. Also nur ab und zu schreiben wir mal, aber sonst keiner. Hattest du schon mal einen Freund? Ja. Ja? Nee, eigentlich nicht so genau, aber ja, nicht so genau. Sarah, wir reden gleich nochmal über die Klinik, deswegen hast du ja auch angerufen. Ich will dich mal noch was ganz anderes mal fragen. Wenn du so zurückdenkst, früher, als du ganz klein warst und ganz jung warst, ist dir da irgendwann mal was Schlimmes passiert? Hat irgendjemand dir was Schlimmes angetan? Nein. Ganz sicher? Ja, ich bin mir sicher. Gut. Jetzt wirst du in die Klinik am Montag. Ja, aber ich habe schon seit 2 Tagen, denke ich daran, dass ich gar nicht in die Klinik möchte. Und ich bin zurzeit sehr depressiv geworden. Also ich habe heute eigentlich Geburtstag. Du hast heute Geburtstag? Ja. Jetzt gerade hast du Geburtstag, seit ein paar Stunden? Ja. Jetzt gerade, ja. Dann will ich dir erstmal sehr herzlich gratulieren und dir alles Gute wünschen und viel Glück. Ja, danke. Was ist jetzt mit der Klinik? Du willst du denn in die Klinik wirklich? Ich habe es gerade nicht richtig verstanden. Nein, eigentlich nicht. Wer hat das denn jetzt in die Wege geleitet, dass du in die Klinik sollst? Ja, ich habe das gemacht. Aber du hast dann mit einem schon Kontakt gehabt, mit einem Therapeuten oder Arzt? Ja, ich habe da das aufgenommen und der Arzt hat noch gut mit denen gesprochen und ja, dann ging das so schnell, ein paar Wochen, haben die gesagt, ja, dann kannst du kommen und... Also du hast das nicht über einen Arzt gemacht, sondern hast selbst da angerufen bei der Klinik? Ich habe selber angerufen, ja. Aha. Was sagen deine Eltern dazu, dass du in die Klinik gehst eventuell? Ja, die finden es gut, aber ich habe halt auch Angst, dass ich in die Klinik gehe und dann... Ja, zum Beispiel halt, die erwarten halt viel von mir, dass ich das sofort schaffe, wenn ich aus der Klinik rauskomme. Und ich will nur mal fragen, weil ich dich so sehr schlecht verstehe. Finden die Eltern es gut oder nicht gut? Doch, die finden das gut. Die finden es gut. Ja. Sarah, ich will dir mal ganz, ganz, ganz klar sagen, ohne Wenn und Aber, ich finde das auch sehr, sehr gut. Und du musst das auch machen. Was du mir jetzt gerade schon erzählt hast, klingt wirklich danach, dass du wirklich Hilfe brauchst. Also ich denke, es hat überhaupt keinen Sinn, in die Klinik zu gehen, weil ich es eigentlich nicht möchte. Sag nochmal, sprich mal ein bisschen deutlicher, ich verstehe dich so schlecht. Sag den Satz nochmal, den du gerade gesagt hast. Also ich denke, es hat gar keinen Sinn, in die Klinik zu gehen, weil ich es eigentlich gar nicht möchte. Du hast keinen Grund, in die Klinik zu gehen. Hat keinen Sinn, in die Klinik zu gehen, weil ich das nicht möchte. Also warum sollte ich in die Klinik gehen, weil ich das nicht möchte? Sarah, ich kann es dir sagen, weil du ganz schwer krank bist. Für mich hat das Leben sowieso keinen Sinn mehr. Ja, weil es dir so schlecht geht. Wenn man eine andere Erkrankung hat, das ist ja eine Erkrankung, die du hast, so wie andere Leute irgendwas in der Wirbelsäule haben oder der Magen ist nicht in Ordnung, das Herz stimmt nicht, ist es bei dir eine seelische Erkrankung, nämlich die Essstörung. Und dann hängt man auch durch und hat keine Lust mehr im Leben, wenn es einem so schlecht geht. Und je schlechter es einem geht, desto weniger Bock hat man auf Leben. Deswegen musst du diesen Teufelskreis durchbrechen. Wenn du jetzt alleine weiter zu Hause da so rumwurstelst, ich sag dir, es wird dir immer schlechter gehen. Aber du hast mir gerade gesagt, es ärgert dich so sehr, dass du keinen Schulabschluss hast. Ja, okay. So. Wenn du aber jetzt die Chance greifst und gehst in die Klinik und da hast du eine Chance, auf die Beine zu kommen oder sogar gesund zu werden, kannst du bist sehr jung, du bist 19 Jahre erst alt, kannst du deinen Schulabschluss nachholen. Vielleicht nächstes Jahr. Wenn du aber alleine zu Hause sitzen bleibst, passiert gar nichts, Ja, letztes Jahr war das genauso, da war ich auch in der Klinik und da ging es auch viel besser, aber ich bin trotzdem, also weil ich immer umgekehrt bin, ich durfte dann auf die Realschule wechseln, aber ich blieb dann nur einen Monat und sofort hat die Großschulleiterin gesagt, dass ich gar nicht mehr kommen darf, weil ich ständig umgekehrt bin. Wirst du denn jetzt in dieselbe Klinik gehen wie das letzte Mal? Nee. Das ist gut. Ja, doch. Auch wenn man eine solche Erkrankung hat, braucht man manchmal auch ein paar Anläufe, dass man es schafft, da rauszukommen. Wenn man einmal gescheit... War ich aber auch nicht so freiwillig dort. Na, freiwillig musst du schon gehen. Deswegen rede ich ja mit dir. Ich will ja, dass du freiwillig gehst. Da kann dich ja kein Mensch hin zwingen. Das bringt... Ja, ich weiß und... Also ich gehe schon, aber ich denke, ich habe keinen Sinn, irgendwie einfach da zu sein und ich das gar nicht möchte. Sarah, der Sinn da zu sein ist, dass du gesund wirst, dass die dir helfen können. Das ist der Sinn, in die Klinik zu gehen. Wenn du zu Hause bleibst, scheiterst du. Du wirst alleine da nicht rauskommen, so wie du mir das gerade geschildert hast. Das ist schon sehr schwerwiegend. Wenn du diesen Schritt machst in die Klinik, hast du die Chance, dass dir vielleicht jemand hilft. Und du hast die Chance auf ein Leben, vielleicht auch auf ein schönes Leben. Vielleicht wird man in der neuen Klinik auch eine Idee haben, warum du in Ohnmacht fällst. Das ist ja auch noch nicht diagnostiziert. Aber all das kann nur gelingen, wenn du wirklich auch einen Schritt nach vorne machst. Sonst bist du verloren. Mensch, du bist so jung. Du wirst doch noch schöne Sachen erleben in deinem Leben. Ja, schön. Du wirst vielleicht mal einen Beruf haben, du wirst vielleicht mal eine Familie haben oder mal reisen oder weiß ich was man alles so für Träume hat. Das kannst du ja alles vergessen, wenn du jetzt nicht in die Klinik gehst. Pass auf, Sarah, ich habe einen ganz tollen Psychologen hier sitzen heute Nacht, der heißt Peter. Der erklärt dir jetzt noch mal ein bisschen eingehender, was da alles möglich ist zu machen in der Klinik. Dürfen wir dich noch mal anrufen? Ja. Gerne. Dann bitte ich dich aufzulegen und dann wirst du von dem Peter angerufen. Okay. Danke. Und ich sag nochmal, ich bitte geh in die Klinik. Auch wenn du im Moment keinen Sinn darin siehst, kann ich auch verstehen. Wenn man so down ist und so unten hängt, hat man irgendwie, sieht man in nichts einen Sinn. Aber da muss man sich so ein kleines bisschen antreiben und sagen, ich versuch's aber einfach. Und mal. Ja, weil ich denke halt zum Beispiel ans Essen, ich denke immer noch daran, immer noch weiter zu reduzieren und irgendwann gar nichts mehr, anstatt daran zu denken, irgendwie in die andere Richtung zu gehen. Ja, aber dann stirbst du. Willst du sterben? Nein. Im Moment, weil es dir so schlecht geht, denkst du vielleicht schon mal daran, aber du willst es nicht. Setze dir ein paar schöne Ziele für dein Leben, dass du denkst, da möchte ich hinkommen. Und das motiviert einen dann auch für solche Aktionen. So, Sarah, jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von meinem Psychologen, von den Peter angerufen, ja? Okay. Alles Liebe, alles Gute und ganz viel Erfolg und ganz viel Kraft wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war Sarah. Um 1:31 Uhr und jetzt geht's weiter mit Tobias und Tobias ist 19, auch 19. Hallo Tobias. Hallo Domian. Tobias, um was geht's bei dir? Also als erstes, das mit Sarah, tut mir sehr leid und ich glaube, mein Thema passt jetzt nicht gut dahinter, aber ich hoffe, du kannst mir trotzdem ein wenig helfen. Absolut, in der Sendung kommt immer alles zusammen, so wie es im Leben auch alles parallel nebeneinander passiert. Also leg los. Wunderbar. Also ich habe jetzt vor 3 Monaten meine jetzige Freundin kennengelernt. Sie ist 17 und wir haben uns eigentlich direkt ineinander verliebt. Sie hat ihren damaligen Freund für mich verlassen. Und nun sind wir jetzt zusammen, aber es gibt halt 2 Dinge, womit ich glaube, könnte ich die Beziehung vielleicht kaputt machen. Mhm. Erzähl mal. Also als erstes ist halt meine krankhafte Eifersucht und zweitens ist das halt der Sex. Ah, die Eifersucht und der Sex? Ja. Also erstmal die Eifersucht, du bist inwiefern bist du krankhaft eifersüchtig? Erzähl mal. Ja, das Ding ist halt, dass ich halt sehr gerne mal ihr Handy kontrolliere und gucke, mit wem sie schreibt, was sie schreibt. Das darfst du nicht machen. Darauf komme ich jetzt gleich zum nächsten Punkt. Das passt eigentlich sehr gut zusammen. Und ja, das Zweite ist halt irgendwie, dass ich gerne immer wissen will, mit wem sie was macht, wann sie mit wem was macht. Und wenn mir der Typ halt von Anfang an nicht gefällt und ich weiß, der ist halt nicht ganz okay, dann sage ich auch direkt, dass ich das nicht möchte, dass sie das macht. Aber dann bist du auf dem besten Wege, das alles gleich kaputt zu machen. Ja, das Problem ist halt, dass ich halt nicht viel Vertrauen in sie habe, weil sie halt, was mir halt im Kopf hinterhängt, ist irgendwie, sie hat ihren damaligen Freund für mich verlassen. Also warum sollte sie nicht auch mich für einen anderen verlassen? Das hängt mir halt immer im Hinterkopf. Kann ja auch sein, wie lange war sie mit ihrem damaligen Freund zusammen? 2 Jahre. 2 Jahre, na gut. Vielleicht hatte sich die Beziehung ausgelebt und es hat eben extrem gefunkt bei ihr, als sie dich gesehen hat. Hat sie mir auch so gesagt. Hat sie denn das noch eine Weile parallel laufen lassen und hat ihren Freund mit dir betrogen? Das wollte sie, aber das wollte ich zu der Zeit nicht. Also als wir uns dann das zweite Mal getroffen haben, wollte sie dann halt und ich habe ihr gesagt, dass ich das nicht möchte. Das hat aber halt auch einen anderen Grund, einen gesundheitlichen Grund bei mir, weil ich damals Probleme mit dem Penis hatte wegen der Vorhaut, oder das ist eine andere Geschichte. Und auch so hätte ich es halt nicht gemacht, weil es irgendwie für mich ein bisschen seltsam gewesen wäre. Aber Stichwort Sexualität, das war der zweite Grund, den du gerade genannt hast, weswegen es schwierig werden könnte. Warum? Richtig, weil ich da halt so ein paar Vorstellungen habe und das, was sich halt irgendwie nicht so richtig vereinbart. Deswegen ist das bei mir alles ein bisschen durcheinander. Und zwar würde ich ihr halt gerne dabei zusehen, wie sie mit einem anderen Mann Sex hat. Ach, du, der Eifersüchtige, will richtig. Das ist ja schon absurd. Richtig, ich weiß, das hört sich komisch an, aber das Ding ist halt irgendwie, mir ist halt aufgefallen, als sie mir erzählt hat, mit wem sie was hatte, zu der Zeit, wo sie mit ihrem Freund zusammen war. Sie hat ihren Freund halt damals auch betrogen, ihren Ex-Freund. Und sie hat mir halt gesagt, was sie da gemacht hat und mit wem. Und irgendwie hat mich das absurderweise irgendwie angetönt. Ich habe halt gemerkt, dass mich das irgendwie anmacht. Ja, und dann habe ich mir halt auch solche Clips im Internet angesehen, wo halt dann Männer dabei zusehen und so. Und dann habe ich halt gemerkt, dass mir das irgendwie gefällt. Wie stellst du das vor? Sie soll mit einem anderen Typen Sex haben und du guckst nur zu oder willst du irgendwann auch mitmachen? Nein, ich würde einfach nur der Passive sein. Ich würde einfach nur daneben sitzen und mir das halt ansehen. Und gucken. Richtig. Und dann, wenn die fertig sind, dann wäre gut und dann war es das. Ja, vielleicht, das weiß ich halt nicht. Das ist halt irgendwie nur so eine Idee in meinem Kopf und die halt, halt so eine Fantasie, die ich habe. Hast du ihr das mal erzählt schon? Das habe ich ihr nicht erzählt, weil irgendwie wir hatten halt jetzt öfter Stress wegen meiner Eifersucht und wenn ich ihr das erzähle, dann wird sie mich schon bekloppt haben. Ja, in der Tat ist es ja ungewöhnlich. Ich weiß, es ist irgendwie So, komisch. Lass uns doch mal zum ersten Punkt gehen. Stichwort Eifersucht, Stichwort im Handy rumsuchen. Deine Sorge, sie hat ihren Freund für dich verlassen. Sie ist ihrem Freund damals fremdgegangen. Klar, kann ich auch verstehen, wäre ich auch ein bisschen aufmerksam. Sagen wir so, aufmerksam. Mhm. Aber wenn man verliebt ist oder wenn man jemanden liebt, ist das immer auch verbunden und muss das auch immer verbunden sein mit Vertrauen. Sonst kann man das vergessen. Ja. Und es ist immer auch verbunden mit einem Risiko. Jede Liebe ist immer ein Risiko. Es gibt keine abgesicherte Liebe, es gibt's nicht. Dann ist es langweilig. Mhm. Das heißt, du musst ihr einen gewissen Vertrauensvorschuss geben und musst dich am Riemen reißen. Das ist dein Ding, dann musst du dich im Zaun halten, dass du solche Sachen wie im Handy rumsuchen und dir irgendwie verbieten, mit irgendwelchen Leuten da was zu machen. Das darfst du nicht machen. Das ist ätzend. Das ist schwer. Das macht dich, ja, egal, schwer hin oder her. Das musst du einfach schaffen. Da ist es völlig egal, ob das schwer ist. Ja. Tobias, das macht dich unsympathisch für sie. Und überhaupt auch. Du bist viel souveräner, wenn du ausschalst, ich liebe dich. Und ich gebe dir eine Chance und ich habe Vertrauen in dich und wir lassen jetzt erst mal laufen. Das macht dich klein, dieses Verhalten. Und du wirst doch mit geradem Rückgrat da stehen. Klar. So, und auch dieses Rumsuchen da im Handy nochmal, um darauf zurückzukommen. Wie mies ist das? Wenn die das rauskriegt. Hat die das schon mal rausgekriegt? Ja, es war auch öfter mal so, dass sie daneben saß, weil ich gesehen habe, dass sie mit einer, es ist halt jemand gewesen, der sie halt auch offen angebaggert hat. Und dann habe ich ihr gesagt, du, ich möchte nicht, dass du dich alleine mit ihm triffst. Das hat sie ihm dann auch gesagt. Ja, und er hat ja als SMS zurückgeschrieben, wir können das ja so machen, dass dein Freund das nicht mitbekommt. Ja, aber dann musst du ihr vertrauen, dass sie ist ein bald erwachsener Mensch, dass sie das selbst löst, dieses Problem. Da kannst du nicht als der große Zampano daneben sitzen und Anweisungen geben, was sie zu tun hat. Ja, schon klar. So, das ist einfach ein Training. Ich weiß, das ist schwer, wenn man so gestrickt ist, ist das schwer. Aber das kann man trainieren. Das heißt, jedes Mal, wenn du anfängst, in dieser Richtung dich zu verhalten, musst du dir selbst auf die Finger kloppen. Und wenn es dir auch schwer fällt. Sie ist ja halt auch genauso drauf in dem Punkt. Das ist ja halt das Nächste irgendwie. Sie ist halt genauso eifersüchtig, wenn nicht nur eifersüchtiger wie ich. Ja, aber du kannst sie ja viel besser zurückpfeifen und in ihre Schranken pfeifen, weisen, wenn du dich klar verhältst und gut verhältst. Ja, das stimmt. Ne, sonst sagt sie, hör, du machst das ja ganz genauso und dann ist das Kuddelmuddel wieder da. So, mehr kann ich ja gar nicht zusagen. Da musst du dich einfach wirklich disziplinieren. Disziplin, Disziplin, Disziplin. Okay. Setz dir Regeln auf, das und das und das unterlasse ich jetzt und ich schenke ihr einfach Vertrauen. Okay. So, das andere ist jetzt mit der Sexualität. Wie läuft denn sonst eure Sexualität bisher? Also am Anfang ist natürlich alles noch sehr frisch. Da war das alles so ein bisschen intensiver und auch öfter und ich jetzt mittlerweile ist halt höchstens ein bis zweimal in der Woche und ich würde halt gerne öfter. Mensch, ihr seid 3 Monate erst zusammen. Da redest du schon von früher? Ich weiß, also ich meine halt öfter. Ich meine halt nicht ein oder zweimal in der Woche, sondern wir sehen uns jeden Tag. Mhm. Vielleicht 3 oder 4 Mal, weil ich habe mit ihr mein erstes Mal gehabt, sprich ich entdecke gerade erstmal meine Sexualität irgendwo. Ach so. Mhm. Und deswegen irgendwie, weiß nicht, bin ich da halt neugierig und würde halt ganz gerne Sachen ausprobieren. Sie ist da halt nicht so offen für. Sie will halt nicht irgendwie mal, es halt seit 3 Monaten ist es immer das Standardmäßige, sprich Missionarstellung. Bisschen rein, dann halt Ende. Das ist ja schon lustig, wenn du deinen ersten Sex mit ihr hattest und was nach 3 Monaten hast du Standard, Missionarsstellung. Langweilt mich alles. Ich finde es völlig öde. Lustig. Wenn du jetzt seit 4 Jahren im Geschäft wärst oder so mit ihr zusammen, dann fände ich das noch nachvollziehbar. Aber egal, Sexualität ist eben immer anders und immer facettenreich. Da kann ich dir nur sagen, dass du über kurz oder lang, vielleicht jetzt nicht gerade so frisch jetzt nach 3 Monaten, aber lass mal noch ein paar Wochen oder 2 Monate ins Haus, so ins Land ziehen, kannst dir das sagen, finde ich. Okay. Finde ich, kann man sagen. Wenn sie das nicht will, sagt sie halt nein, aber dann ist gut, dann weißt du, woran du bist. Ich will halt nicht irgendwie als pervers dastehen. Nein, das ist nicht... Als Idiot. Tobias, pervers ist das nur wirklich. Pervers sind andere Sachen. Was meinst du, wie viele Leute, wie viele Männer oder Frauen umgekehrt solche Fantasien haben? Das ist völlig, völlig okay und im grünen Bereich noch. Okay. Also Disziplin und demnächst Offenheit in der Sexualität, okay? Gut, alles klar, vielen Dank. Tobias, alles Gute, tschüss. Kann ich vielleicht noch ein Autogramm haben? Wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar, tschüss. Vielen Dank. Mach's gut, ciao. 0800 220 50 50 Eva 75. Guten Morgen, Eva. Guten Morgen, Domian. Hallo, Eva. Um was schön, geht's dass ich dich ja, wenn ich eben das Wort Bestatter höre, dann ging mein Herz schon wieder abklappern. Warum? Ich habe meinen Mann dieses Jahr beerdigt. Ja. Ende Mai ist er gestorben. Nach wie vielen Jahren Ehe? Bitte? Wie viele Jahre wart ihr verheiratet? 50. Also jetzt 50. Am 20. nächste Woche sind wir 50 Jahre standesamtlich verheiratet. Ah, das ist eine lange Zeit. Und im Juni, nächstes Jahr im Juni, ja, da haben wir die weiße Hochzeit, also die kirchliche Hochzeit, ne? Ach so. Und dieses Jahr ist er aber auf dem 15. Juni, haben wir ja kirchlich geheiratet, am 15. Juni habe ich ihn auch beerdigt. War die Beerdigung. Wie waren diese 50 Jahre? Wunderschön. Wunderschön. Aber nur mit Krankheit. Mein Mann ist schon krank geboren. Damals, die Mutter starb nach seiner Geburt mit 26 Jahren. Mhm. Und er hatte nur eine Niere und die war gar nicht so, dass wie es sein musste. Ne? Er hatte nur eine von Geburt. Und das war in der Zeit ein Problem. Ja, und eine angeborene Gicht. Und dadurch war er auch das ganze Leben krank. Mhm. Aber jetzt ist eine Lungenkrankheit COPD gestorben, ne? Ja, hat er. Ich habe ihn 7 Jahre gepflegt, Tag und Nacht. Wie viele Jahre? 7 Jahre? Mhm. Da hast du aber eine große Leistung erbracht. Ja, 7 Jahre. 7 Jahre. Hat er sehr gelitten zum Schluss? Ja, schon, ne? Er kriegte keine Luft mehr. Ich habe ihn immer am Sauerstoffapparat die Kappe drauf. Was schrecklich. An was ist er? Ist er dann erstickt oder wie ist er gestorben? Nein, gar nicht. Der musste ganz ruhig. Ich denke, dass die eine Niere, die auch nicht mehr hundertprozentig war, die er hatte, dass die versagt hatte. Ne? Also, das kann sein, der Pfleger morgens reinkommt, der Arzt sagte auch, Frau Fussen, der ist ruhig eingeschlafen. Das ist habe ich immer noch mal gefragt. Das ist dann ja schon mal eine Gnade gewesen, dass er eingeschlafen ist. So, ja, ne? Aber für dich ist es natürlich ein großer Verlust. Ja, andererseits warst du durch diese lange Pflegezeit und durch die schwere Erkrankung noch intensiver, ne? Ja, aber du warst ja auch schon vertraut mit dem Abschied nehmen. Ja, ich kann dir ehrlich sagen, ich habe mich bis heute nicht bei ihm verabschiedet. Ich kann es nicht. Wie? Ich kann es nicht. Ich habe nicht gesagt, auf Wiedersehen oder irgendwas. Ich kann mich nicht von ihm verabschieden. Wenn ich am Gräbchen stehe, dann sage ich immer nur, wir kommen bald wieder, wir sehen uns bald wieder. Wir sehen uns wieder. Ich komme auch zu dir. Ich komme ja auch in den Urnengrab zu ihm rein. Ne? Das sage ich jedes Mal, sage ich, wir sehen uns wieder. Aber ich habe noch keinen Abschied von ihm genommen. Ich schaffe das nicht. Du kannst ja sagen, wir sehen uns wieder und kannst dich dann auch von ihm schon mal verabschieden. Ne? Das kann man ja beides. Sicher auch Wiedersehen, sage ich, wenn ich vom Friedhof weggehe. Ne? Mhm. Aber richtig verabschieden, wie andere das tun und Abschied nehmen und so. Ne? Mhm. Ich habe das bis heute nicht geschafft. Sag ich ehrlich. Ich hab zwar eine gute Freundinnen, auch die weiter weg wohnen, auch die hier wohnen. Mhm. Und bin auch in eine Trauergruppe drin, ja. Also du bist gut versorgt und eingebettet. Ich bin im Grunde genommen gut versorgt, ja. Und, aber ich leide unter den Verlust, unter der Einsamkeit, ne? Eva, wenn man 50 Jahre verheiratet war, wäre es fast ein Unding, wenn du jetzt nicht leiden würdest. Ja, ja. Ne? Es ist ja ein halbes Jahr mal gerade her. Ja. Ich finde das ganz normal. Und ich finde dein Verhalten auch schon mal gut, dass du in der Trauergruppe bist und dass du dich nicht komplett zurückziehst. So ist es ja nicht, ne? Nein, auf keinen Fall. Ich gehe dahin, alles, ne? Die Dame war am Montag hier. Und heute Abend hatte ich wieder ganz furchtbar. Und da sagte sie zu mir, Frau Fussen, sprich ja nicht mit du, ne? Sie sagte so, Frau Fussen, wenn es ganz schlimm wird, rufen Sie mich sofort an, entweder komme ich oder wir machen Termine, dann kommen Sie zu mir. Das ist doch nett, das ist doch sehr nett. Da hat man so einen Halt. Das ist doch gut. Ist ein Halt, ja. Habt ihr denn auch Kinder gemeinsam? Wir beide? Ja. Nee, ich hatte eine Fehlgeburt damals. Ah ja. Da habe ich nie mehr ein Kind gekriegt, ne? Gibt es denn noch nahe Verwandte, die leben, die dir was bedeuten? Ich habe eine Schwester, noch eine ganz alte Schwester, also als sicher 84 Jahre ist sie, die wohnt in Köln, aber die ist auch so komisch, die sucht immer nur Ärger und Zank und alles, die holt aus Schubladen unten alles raus. Ja, denn dann ist es kein guter Kontakt, dann halte ich da. Nee, da ist nichts mehr für mich, ich habe Schluss gemacht mit ihr. Ja, das finde ich dann auch klug, weil das brauchst du. Und habe denn noch eine Schwester, die lucht schon 10 Jahre mit dem Schlaganfall, halb blind, halb gelähmt, habe ich auch noch eine. Ne? Und die anderen Brüder sind alle tot, wir waren mit 7 Kindern. Eva, ich will dir da insofern auch Mut zusprechen, dass ich dir sage, dass das normal ist, dass du extrem traurig bist. Du hast deinen Mann, den du geliebt hast, mit dem du 50 Jahre zusammen warst, den hast du jetzt vor ein paar Monaten erst verloren. Da ist man verdammt normal traurig. Ja. Und da bist du auch noch eine ganze Weile traurig. Noch lange. Es gibt noch viele Menschen, die können es nicht verstehen. Die sagen immer, ach, du musst nach vorne gucken. Ich sag, ihr habt es ja nicht. Ihr habt ja den Partner genau, nicht verloren. Genau. Ich sag immer, haltet euch lieber zurück und draußen lasst mich in Ruhe damit. Genau. Das sage ich denn auch das immer. Das finde ich auch eine richtige Antwort. Das finde ich ungerecht, sowas zu sagen. Nicht? Vielleicht werden, und es werden auch wieder Zeiten kommen, wo du eher damit umgehen kannst, sagen wir es so. Ja, natürlich. Das muss ja kommen, auch irgendwann. Nicht? Und ich merke ja auch, du bist eine rheinische Natur, ein bisschen, ne? Ein bisschen, ich bin aber ein Eifelmädchen. Na gut, ich wohne schon lange hier. So. Und ich merke aber, dass du schon so dem Leben zugewandt bist. Ja, ja. Das höre ich schon. Ich habe eine Freundin in Bonn, wir beide haben zusammen mit dem Mann noch auf der Schulbank gesessen und die ist auch herzenslieb, ne? Siehst du das? Und die hat den Mann auch früh verloren, der war noch jünger als mein Mann. Aber das ist doch, guck mal, das ist auch... Dasselbe COPD. Ja, da hast du noch einen Ansprechpartner und du bist nicht alleine. Das finde ich sehr gut. Die meldet sich auch oft, ja. Eva, ich sag jetzt mal zu dir, obwohl alles traurig ist, es ist alles im grünen Bereich, es ist alles normal. Sei traurig, gönn dir auch die Traurigkeit, verdrängen sie nicht. Und du gehst gleichzeitig raus ins Leben, du hast deine Leute, also das ist alles völlig normal. Dann danke ich dem lieben Gott auch immer für. Ich bin immer froh, wenn er mir noch so ein bisschen, denn es waren schon andere Tage, da habe ich gedacht, sollst du oder sollst du nicht? Nein. Habe ich gedacht, das bringt doch nichts, aber da hört auch wieder Mut zu, ne? Eben, und es bringt nichts. Und dein Mann hätte es nicht gewollt. Nee. Sie sagen immer, der Heinz, der sieht das. Lass das sein. Genau, das sage ich jetzt auch. Der Heinz sieht das. Und der Heinz will auch, dass die Eva noch mal ein bisschen Lebensfreude hat irgendwann. Und das wird auch wieder kommen, bin ich sicher. Aber meine Freundin sagt immer, Eva, ich habe 3-4 Jahre gebraucht. Ja. Ich das mal alles. Jetzt kommt die Zeit noch nächste Woche, der Hochzeitstag. Und Weihnachten. Ne? Und Weihnachten, Heiligabend. Also das bringt mich doch richtig um, ehrlich. Aber du hast deine Leute um dich herum. Ja, sicher das. Man hat mich zu Heiligabend eingeladen, aber ich gehe nirgendwo hin. Okay. Ich will zu Hause hier mit meinem Mann meine Kerzen anmachen und ruhig hier sitzen, wie wir das immer hier machen. Ich will mit ihm alleine sein. Das finde ich auch gut. Das machst du dieses Jahr so und nächstes Jahr gehst du woanders hin, wenn du eingeladen wirst. Ne? So kann man ja planen. Ja, das kann man denn sehen. So. Ne? Das sehe ich mal, wie es denn ist. Eva, dann komm gut durch die Zeit die nächsten Wochen. Und alles Gute und viel Kraft wünsche ich dir und von Herzen alles Liebe. Schön, dass ich dich mal sprechen konnte. Kriege ich denn auch mal ein Autogramm? Ach, sehr gerne. Wir rufen dich gleich nochmal an wegen deiner Anschrift. Ah ja, das ist gut. Danke schön. Tschüss, Eva. Tschüss. Und hier ist Timmy. 32. Hallo, Timmy. Hallo, Domian. Hi. Und was geht's bei dir? Oh, bei mir geht es im Moment so, ich bin im Moment ein bisschen, ich sag mal so verliebt, sag ich mal. Mhm. Das Problem ist dabei nur, sie ist 15. Ach, du lieber Gott. Muss es denn sein? Das habe ich mich damals auch gefragt. Für mich persönlich mittlerweile auf den Stand der Dinge muss ich sagen, für mich persönlich muss sein. Ich komme im Moment einfach nicht anders drum herum. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Ach, kennengelernt war das ein ganz dummer Zufall, dass ich einen kleinen Autounfall hatte und sie mit ihrer Mutter da stand. Und ich habe ein Handy mit einem komischen Klingelton, der hat geklingelt, jetzt ich halt darüber kaputt gelacht und da hat es dann halt bei mir auch Klick gemacht. Mhm. Wobei ich auch sagen muss, sie sieht nicht aus wie 15. Das sagen viele Leute und stimmt in der Tat auch. Es gibt da viele 15-jährige Leute, die, weiß Gott, entwickelter aussehen und auch sind. Richtig. Aber sie ist auch entwickelt, da muss man dabei sein, durch ihre Vorgeschichten, die sie hatte. Sie hat also auch derbe Vorgeschichten hinter sich und ist dadurch auch im Kopf relativ gereifter. Seid ihr denn, bist du jetzt nur verliebt oder ist auch schon was gelaufen zwischen euch beiden? Also wir sind in dem Sinne eigentlich relativ glücklich zusammen, wobei man sagen muss, zusammen in dem Sinne, dass es nicht körperlich ist. Mhm. Ja. Aber da versuche ich natürlich auch immer wieder die Grenzen zu setzen. Weiß die Mutter Bescheid? Die Mutter weiß alles, bis außer, dass ich bin. Wie, das tun wir? Das heißt also, egal was wir unternehmen, egal was wir machen, die Mutter weiß es Bescheid. Nur nicht, dass ich derjenige bin, der ich eigentlich bin. Die Mutter denkt, ich wäre ein etwas jüngerer, der 21 ist und Ach so. Ja, aber sonst weiß sie alles. Und weil das war das, was ich gesagt habe, wenn du es deiner Mama nicht sagen möchtest, dann sei so ehrlich und sag ihr wenigstens genau alles, was so abläuft. Offiziell bist du 21. Für ihre Mutter, ja. Ja. Das heißt, du hast die Mutter außer da bei dem einen Vorkommnis auch also in deiner Funktion als Freund noch nie gesehen. Ihr seid euch da noch nie über den Weg gelaufen. Nein, bisher noch nicht. Mhm. Wann wird sie denn 16? Nächstes Jahr. Wann nächstes Jahr? Ende nächstes Jahres. Ende nächsten November. Jahres? November, ja. Das heißt, sie ist gerade erst dann 15 geworden? Richtig. richtig. Ja, das Problem war einfach nur da, sie war da. Ich habe auch, muss ich dabei sagen, schon seit über, ja, seitdem ich 26 bin, keine Beziehung mehr gehabt. Mhm. Ich war also in mein Internet drinne, habe da mein Leben gelebt, sag ich jetzt mal. Was ich jetzt natürlich nicht mehr mache. Timmy, ich finde, es geht nur, wenn die Mutter komplett mit einbezogen wird. Das heißt, wenn ihr klaren Wein eingeschenkt wird, wenn sie weiß, wer du bist und wie alt du bist. Das ist ja mein Weg, den ich auch haben möchte. Nur so geht das. Alles andere ist heikel und nur sie hat große Angst, mich zu verlieren. Ich meine, sie hat vor ein paar Tagen bei mir zu Hause in den Arm gelegt und hat sich wirklich die Augen ausgeheult nach dem Motto, sie weiß, wie ihre Mutter drauf ist. Sie hat damals, wo sie 13 waren, Eltern und Freund gehabt, der wurde von ihrer Mutter angezeigt, ist jetzt im Knast. Und sie hat natürlich Angst, dass uns das Gleiche passiert. Ja, dir ist klar, dass du auf dünnem, juristisch auf äußerst dünnem Eis gehst, das ist hier klar. Das ist mir klar. Das weißt aber du. Da habe ich schon einen Beratungstermin bei meiner Rechtsanwältin, den kommende Woche extra dafür einberaumt. Die Rechtsanwältin wird dir genau das sagen, was ich auch gerade gesagt habe, dass die Mutter muss einbezogen sein, die Mutter muss grünes Licht geben und du musst letztendlich vielleicht so viel um Vertrauen werben, auch bei der Mutter. Sonst lass die Finger davon. Soweit lasse ich meine Finger ja von ihr. Ja, nee, ich würde, ja gut, ich glaube dir auch, dass da körperlich noch nichts gelaufen ist. Dennoch, wenn es auffliegt, hast du große Probleme und zu Recht auch. Das ist ein Alter, wo Eltern mit einbezogen werden müssen, auch wenn die Kinder schon relativ entwickelt sind. Ja, sicher, klar. Es muss Grenzen geben, es muss klare Regelungen geben, sonst du weißt, wie schnell ein Missbrauch passiert ist und eine Grenzüberschreitung und so weiter. Ja, sicher, klar, logisch. Ne? Es ist sehr schwer für mich gerade im Moment, weil die hat wirklich mein Leben ohne ihr Beisein eigentlich geändert. Ne? Hast du gerade gesagt, wie lange das ja schon läuft? Eineinhalb Monate läuft das. Eineinhalb Monate. Gut, das ist ja noch relativ frisch, wo man noch so Akzente setzen kann. Wenn das jetzt schon noch länger heimlich laufen würde, sag es ihr, dass die Mutter einbezogen wird. Schlag vor, dass ihr euch zu dritt an den Tisch setzt, dass die Mutter Vertrauen zu dir gewinnt. Und wenn das denn nicht geht, dann ist es halt, dann geht's halt nicht. Ja, was ich eigentlich vorhatte, das ist ja das, was sie versuchen sollte. Sie hat eine Psychologin noch am Laufen. Mhm. Durch den damaligen, den sie mal hatte. Und diese Psychologin, habe ich gesagt, sollte versuchen zu erreichen. Mhm. Die soll auch mit jemandem reden können. Mhm. Die hat ja keinen zum Reden. Mhm. Meine Verwandtschaft weiß es, die sagen, also Unterschied scheinbar dahingestellt. Klar, sie wissen, dass sie alle ziemlich jung ist. Sagen natürlich auch, sei vorsichtig, ist klar. Nur sie akzeptieren es und unterstützen uns auch in der Hinsicht. Mhm. Aber die Psychologin, habe ich gesagt, wenn sie mit ihr sprechen kann, soll sie sie darauf ansprechen. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, ja mit ihr, mit der Mutter. Ja. Absolut, gute Idee. Finde ich eine sehr gute Idee. Aber ja, ich habe nur das ganz große Problem und ich kriege im Moment unheimlich viele Zustimmungen vom wegen mach, tu und versuch dein Glück. Von Freunden oder wie? Von Freunden, naja, Bekannten. Das sage ich dir nicht. Das sage ich dir definitiv nicht. Ich finde den Vorschlag, den du gerade formuliert hast über die Psychologin, dass die es euch vermitteln soll, finde ich gut. Es könnte auch ein Gespräch bei Pro Familia stattfinden. Da könnte ja, ich habe die große Befürchtung, aber nur jemand. Ich weiß, ich würde einen Knacks wegkriegen, wenn ich sie nicht mehr sehen könnte. Das weiß ich jetzt schon. Mhm. Aber das Problem, was ich einfach nur ganz groß habe, ist, wie soll ich sagen? Das, was danach passieren kann mit ihrer Mutter und mit mir in dem Sinne. Ich meine, ich versuche es ja auch, mit ihr auch klarzukommen, dass sie sagt, dass die Mutter endlich weiß, was Sache ist. Weil es kann auf Dauer so nicht gehen. Das weiß sie, dass ich so denke. Du hast Angst, dass das Ganze kaputt geht danach. Einmal das. Ich meine, ich nehme alles in Kauf. Das ist mir scheißegal. Also, es kann passieren, was will, das ist mir scheißegal. Aber dass es halt kaputt geht, da habe ich keinen Bock drauf. Nur solange es dauert und solange es nach hinten verschoben wird, dass die Mutter überhaupt weiß, was Sache ist. Umso schlimmer wird es. Genau, und das ist meine Meinung, umso schlimmer wird es ja. Sehe ich auch so. Und wenn ich aber höre, wie eine Rechtsanwaltin, eine habe ich ja gerade gesagt, ja, Herr Schäfer, ich weiß gar nicht, ich habe ja da meinen Namen auch nicht genannt, weil die kannte ich ja nicht, die Rechtsanwältin. Mhm. Ja, ich weiß doch gar nicht, was für ein Problem sie haben. Die machen doch nichts Unrechtliches. Ja. Ja, und da sehe ich natürlich wieder den Punkt, da weiß ich einfach nicht, auf welcher Seite ich sicher sein kann. Ja. Jetzt hören wir dich von der einen Seite hört man das so, von der anderen Seite so. Ja, finde ich eine merkwürdige Aussage, aber sei dahingestellt. Wir rufen dich jetzt nochmal an, das heißt, mein Psychologe ruft dich an. Da bekommst du nochmal ein paar Infos und auch nochmal ein paar Adressen, wo sie sich vielleicht hinwenden könnte für so ein Vermittlungsgespräch. Dann bitte ich dich aufzulegen, Timmy, und wir melden uns gleich wieder. Alles klar, weiß ich Bescheid. Gerne, alles Gute. Tschüss. Ich bedanke mich aber trotzdem. Tschüss. Sehr gerne, tschüss. Und ich bin verbunden jetzt mit Vanessa und die ist 21. Hallo Vanessa. Hallo Dorian. Hallo Vanessa, was geht's über dir? Also mein Opa, der hat vor ungefähr einer Woche, wenn nicht sogar ein bisschen, ein paar Tage länger, was gesagt bekommen, dass er Krebs hat. Mhm. Er hat sich einweisen lassen selber und dann ist das halt rausgekommen, weil er halt 10 Kilo in einer Woche abgenommen hat. Mhm. Ja, und ihm geht's halt sehr schlecht. Ja. Liegt im Krankenhaus, also es ist für mich ganz schlimm zu sehen. Ich habe ihn weinen sehen, das hat mir sehr weh getan, weil das ein Mensch ist, der mir sehr nahe steht. Wie alt ist dein Opa? Mein Opa ist 65 Jahre alt erst. Ja. Meine Oma sagt zu mir, sie will dann auch nicht mehr leben und ich versuche halt so gut wie es geht, sie zu unterstützen. Mhm. Was weißt du denn, was für ein Krebs er hat? Lymphdrüsenkrebs. Weißt du, wie fortgeschritten der Krebs ist? Nein, das weiß ich nicht. Die machen also morgen noch, also heute eher, machen die noch mal, wie nennt sich das denn, eine Untersuchung auf jeden Fall, eine Magenspiegelung. Ah ja, also die ganzen Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Nein. Und das heißt, man weiß auch noch gar nichts über den Grad und die Entwicklung der Erkrankung? Nein, aber man kann sagen, dass es ihm sehr schlecht geht. Im Moment. Aber man kann ja noch nicht sagen, ob man ihm vielleicht nicht doch helfen kann, das weiß man noch gar nicht. Sie sagen es noch nicht genau. Mhm. Natürlich müssen erstmal alle Untersuchungen abgeschlossen sein, um dann zu sagen, das und das könnte man machen und das hat dann die und die Chance. Ja, so sind hier die Abläufe. Er ist jetzt an der Dialyse auch, wegen Nierenversagen schon und kriegt halt auch neues Blut, kriegt er auch. Mhm. Und also ihm geht es auf jeden Fall sehr schlecht. Und dann wollte ich halt noch sagen, mein Mann, also ich habe einen Mann schon, ich bin verheiratet ein Jahr und zwei Kinder. Mhm. Und ich weiß, dass mein Mann zuhört. Ich kenne die Sendung auch erst seit ein paar Wochen, weil mein Mann das immer in der Nachtschicht hört. Mhm. Und ich weiß auch, dass er jetzt zuhört. Ja. Und ich wollte ihm ganz, ganz, ganz herzlich danken, weil er mir so viel Kraft gibt und mich so unterstützt. Und wenn ich zu meiner Oma fahre, dass er immer für mich da ist und auf die Kinder aufpasst und ich will ihm so sehr danken und ihm halt sagen, dass ich ihn über alles liebe. Das ist doch gut. Das ist sehr schön. Jetzt hast du viel über deine Oma und deinen Opa gesprochen. Welche Rolle spielt deine Mutter, dein Vater in dieser Geschichte? Also meine Eltern leben getrennt. Mhm. Haben sich in einer bösen Absicht, sage ich mal. Die sind nicht mehr gut miteinander. Und dieser Opa, der betroffene Opa, ist das der Vater von deinem Vater oder von deiner Mutter? Von deiner Mama. Von meiner Mama, ja. Und dein Verhältnis zu deiner Mutter ist wie? Nicht so gut. Auch nicht so gut. Das heißt also, der Kontakt läuft direkt zu dem Opa und nicht über die Mutter. Also wir sehen uns im Krankenhaus und sie hat mich auch einmal nach Hause gefahren, weil ich halt auch Epileptikerin bin und kann nicht so gut Zug fahren. Mhm. Hab's aber trotzdem geschafft, bis nach Herford zu fahren für meinen Opa. Mhm. Und meine Mama, sie hat mich früher geschlagen und alles, dadurch habe ich meine Epilepsie. Und deswegen, das Verhältnis ist nicht gut. Sie macht nur Stress und Ärger jetzt, wo mein Opa Krebs hat, mit ihrer Schwester. Die hassen sich. Ich verstehe. Das kommt dazu. Es kommt noch ein Familienzwist zu der ganzen Traurigkeit dazu. Genau. Oder? Und sie ziehen mich damit rein. Ja, da solltest du dich fernhalten. Und das, was du für deinen Opa, den du offensichtlich sehr gerne hast, tun kannst, ist, dass du ganz viel für ihn da bist. Wichtig wäre vielleicht auch, wenn er die Ärzte autorisiert, dass du mit den Ärzten mal sprechen kannst, damit du genau weißt, was da los ist. Mhm. Und dass du vielleicht mit den Ärzten das auch beraten kannst, was man machen kann. Ja, ich habe nur totale Angst davor. Ich habe Angst, dass er jetzt vielleicht früher geht, als man eigentlich will. Absolut, die Angst hätte ich auch und die ist auch berechtigt. Aber jetzt musst du dich der Angst stellen, indem du ganz nah an den Fall herangehst, auch an die Krankheit herangehst und natürlich auch an deinen Opa. Mhm. Das ist der Dienst, der du ihm jetzt, wenn schon seine Tochter nicht für ihn da ist, dann muss die Enkelin da sein und muss sich richtig um ihn kümmern. Mhm. Ich glaube, das ist erstmal, ich kann es ja nicht beurteilen, wie schwer erkrankt er ist, aber das ist so psychologisch und seelisch ganz wichtig für so einen schwerkranken Menschen, dass er weiß, da ist jemand, der kümmert sich total um mich und der spricht mit den Ärzten und mit den Krankenschwestern und so weiter. Verstehst du? Mhm. Mensch, Vanessa, dann wünsche ich aber wirklich, dass dein Opa über den Berg kommt und dass man ihm helfen kann. Dass, ja. Dass man doch jetzt noch gute therapeutische Maßnahmen einleiten kann. Und ich hoffe das auch. Ja. Dann wünsche ich dem Opa von hier aus alles Gute und viel Kraft und natürlich dir auch gutes Gelingen, danke, wenn du dich um ihn kümmerst. Mhm. Alles Liebe und alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Schön. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute. Ich möchte mich verabschieden von einer sehr netten Kollegin in der Technik, nämlich von Julia Jochum, die heute Nacht zum letzten Mal hier diese Sendung betreut hat. Das war eine tolle Zusammenarbeit und wir sind sehr traurig, dass die Julia geht. Vielen, vielen Dank für die gute Zeit. Also die Julia war heute in der Technik. Wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dann, tschüss.